Turn to Hosea with me, please. Zu Hosea blättern bitte. It's just after the book of Daniel. Das kommt gleich nach dem Buch Daniel. At least in the English Bible. Zumindest in der englischen Bibel ist das so. I don't know where Martin Luther put it, but. Also ich nehme auf, der Martin Luther hat das so. I know where King James put it. Zumindest in der King James ist es eben so. Yeah. Okay, and let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. That you are our God. Dass du unser Gott bist. And we are your people. Und dass wir deine Leute sind. We ask you to bless your word. Wir bitten dich, dass du dein Wort segnest. Through the power of the Holy Spirit. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. To our hearts. Und in unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen. Okay, we're in the book of Hosea tonight. Wir sind im Buch Hosea heute Abend. We have communion in just a short time. Wir werden Kommunion haben in einer kurzen Zeit. So I'm going to be brief. Also werde ich kurz sein, mich kurz fassen. The background of the book is that it was written about 700 years before Christ. Der Hintergrund des Buches ist, dass es etwa 700 Jahre vor Christus geschrieben wurde. Hosea is a prophet to the north. Und Hosea ist ein Prophet der nördlichen Stämme, the 10 tribes to the north. Zu den 10 nördlichen Stämmen. At the same time you have Isaiah and Micah as prophets to the south. Zur selben Zeit haben wir Jesaja und Micha als Propheten des Südens. The situation is material prosperity. Und die Situation ist weltlicher Reichtum and spiritual bankruptcy. Und geistliche Verfall. God raises up Hosea who begins to preach around 750 BC. Und nun kommt Hosea und er predigt 750 vor Christus. The attitude in the people were this. Und die Einstellung der Leute war folgende. Judgment was remote. Das Gericht, das kommt noch lange nicht. Come on, Hosea. Komm, Hosea. Get a life. Hab ein Leben für dich. And the first judgment appeared in 732 BC. Das erste Gericht erfolgte in 732 vor Christus. When Damascus was taken away by Assyria. Als Damaskus von den Assyrern weggenommen wurde. You think that that would encourage Israel to heed the prophet. Und du würdest dir denken, dass das die Israeliten ermutigen würde, den Propheten ernst zu nehmen. It did not. Aber es hat es nicht vollbracht. In 722 und im 722 BC, vor Christus, 28 years later, nach 28 Jahren, Assyria would come, würde Assyrien kommen. They would take the 10 tribes away. Würden die 10 Stämme, die nördlichen Stämme wegnehmen. And they would never return. Und sie würden nie wieder zurückkehren. This is the severity of God. Das ist die Strenge oder Ernstheit Gottes. The Bible says that God suffers long. Die Bibel sagt, dass Gott Langmut hat. A day with the Lord is like a thousand years. Und ein Tag mit dem Herrn ist so wie 1000 Jahre. In 2 Peter chapter 3. Und im 2. Petrus 3. This is the epistle that the apostle Peter wrote. Und das ist der Brief, den der Apostel Petrus schrieb. He said in chapter 3 that in the end days, sagt im Kapitel 3, dass in den letzten Tagen mockers would come, werden Spötter kommen, saying, where is the promise of his coming? Und werden sagen, wo ist die Verheißung seines Kommens? Filled with their own lusts, gefüllt mit ihren eigenen Lüsten, and with their mocking, und mit ihrem Spott. But it goes on to say that the Lord, aber es sagt weiter, dass der Herr is not slow with his promises. Ist nicht langsam, seine Verheißung auszuführen. But a day, 24 hours to us. Aber für uns 24 Stunden ein Tag. Let's say this. Oder so. 24 hours for the Lord. Oder 24 Stunden für den Herrn. Is like a thousand years for us. Sind wie 1000 Jahre für uns. It goes by. Das geht vorbei. He looks at it. You know, the Lord has a calendar in heaven like we have calendars here. Der Herr hat auch einen Kalender im Himmel, so wie wir Kalender hier haben. We have our 7-day calendar. Und wir haben unsere 7-Tage-Kalender. Let's see, what will I do tomorrow? Was mache ich morgen? The Lord says, what will I do in 1000 years? Der Herr sagt, was mache ich in den nächsten 1000 Jahren? It's just around the corner. Das ist für ihn um die Ecke. Right? This is reality. Das ist Realität. And they did not heed. Und sie haben doch nicht gehört. And the judgment came. Und das Gericht kam. Those 10 tribes have not returned. Diese 10 Stämme sind nicht wiedergekehrt. Since then. Seit damals. This is Over 2700 years. Und das ist 2700 Jahre. They are not back. Und sie sind noch immer nicht zurück. They were the ten lost tribes of Israel. Und das sind die sogenannten 10 verlorenen Stämme Israels. And if, as we read in Hosea chapter 6, und wenn wir jetzt in Hosea 6 lesen, this is Hosea pleading to these people. Und das ist Hosea, der mit den Leuten Israels handelt. Who did not heed. Die nicht gehört haben. But nevertheless, let's read it. Und trotzdem, lasst uns es hören. Come, let us return to the Lord. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren. For he has torn us. Denn er hat zerrissen. But he will heal us. Und er wird uns auch heilen. He has wounded us. Er hat geschlagen. But he will bandage us. Und so wird er uns auch verbinden. Now watch this next verse. Diesen nächsten Vers. He will revive us after 2 days. Und er wird uns nach 2 Tagen neu beleben. After 2 days. Nach 2 Tagen. A day with the Lord is like 1,000 years. Ein Tag des Herrn ist wie 1,000 Jahre. After 2 days. Nach 2 Tagen. 2,700 years ago, 2,700 Jahre, the ten tribes were lost. Wurden die 10 Stämme verloren. In 300 years, in 300 Jahren, it's going to be the fourth day. Wird es der 4. Tag anbrechen. But after 2 days, aber nach 2 Tagen, I will revive them. Werde ich sie aufrichten. We already have Israel back in the land. Wir haben Israel, die zurück sind im Land. If you look at the First World War, wenn du dir den Ersten Weltkrieg anschaust, you see that First World War, what came out of all of that evil, und du siehst, dass all, was aus diesem Bösen hervorgekommen ist, and death, und dem Tod, was that the land was prepared for Israel. Das Land für Israel vorbereitet wurde. The whole Second World War begins. Der gesamte Zweite Weltkrieg beginnt. All this murder and pillaging and plundering. Und das Plündern und Verheeren und Morden. Suddenly you have a people. Und plötzlich hast du Menschen, prepared for their land, die für ihr Land vorbereitet sind. And yet their hearts are not prepared. Und doch sind ihre Herzen nicht vorbereitet. Yet they are in Israel in unbelief. Sie sind in Israel und doch im Unglauben. It's interesting that in 606, in 606 vor Christus, Babylon came. Kam Babylon. And the prophets prophesied. Und die Propheten haben prophezeit. To Judah, the southern tribes. Zu Judah, dem 7. Stamm. They didn't get it. Und sie haben es nicht verstanden. They were taken away to Babylon. Und sie wurden zurück nach Babylon deportiert. For 70 years, then they were brought back, only 50,000 of them. Und nur 50,000 sind nach einigen Jahren zurückgekehrt. Then they waited some 400 years until Messiah would come. Und dann warten sie noch 400 Jahre, bis der Messias kommt. Then Messiah came. Und dann kommt der Messias. According to the prophets. Gemäß der Propheten. Born in Bethlehem, just like the prophet said. Geboren in Bethlehem, so wie der Prophet gesagt hat. He would ride in on a donkey, just like the prophet said. Und er würde hineinreiten auf einem Esel, so wie der Prophet versprochen hat. Hundreds of prophecies. Hunderte von Prophezeiungen. Everything the Lord Jesus Christ did was in fulfillment of prophecy. Und alles, was der Herr Jesus getan hat, war in Erfüllung von Prophezeiung. Everything about his crucifixion. Alles, was seine Kreuzigung betraf. Even his resurrection. Und auch seine Auferstehung. In Psalm 16 prophesied. In Psalm 16 wurde das vorhergesagt. And yet the nation rejects them. Und doch widersteht die Nation ihm. And yet the apostles go right into the squares and preach Christ resurrected. Und doch predigen die Apostel den Christus als auferstanden. They went right to the synagogues. Und sind in die Synagogen gelaufen. They went to the high priest. Und zum Hohepriester. They went through the Roman Empire from synagogue to synagogue. Durch das gesamte römische Reich von Synagoge zu Synagoge. He is risen according to the scripture. Und er ist auferstanden gemäß der Schrift, wie es sagt. And these Jewish people would look in the scripture. Und die jüdischen Menschen würden in die Schrift schauen. And the apostles would debate with them and debate with them. Und die Apostel würden mit ihnen debattieren und diskutieren. And they would go through the night. Und sie würden die ganze Nacht durchreden. And many of them began to believe. Und viele von ihnen würden glauben. But the nation rejected him. Und die Nation hat ihn als Ganzes doch abgelehnt. The warning came. Der Morgen kam. in the book of Hebrews, und im Buch Hebräer, verse chapter 10, verse 26, im Kapitel 10, Vers 26, if you continue to sin, wenn du fortfährst zu sündigen, that is in rejecting Messiah, das heißt, den Messias abzulehnen, I don't even want to say what will happen. Ich will nicht sagen, was passieren kann. A terrible thing. Schreckliche Sachen. But they continued. They stoned the apostles. Und sie haben fortgefahren, haben die Apostel gesteinigt. And suddenly in 70 AD. Und in 70 nach Christus. After Jesus himself prophesied it. Nachdem Jesus selbst es vorhergesagt hat. As he's carrying his cross. Als er sein Kreuz trägt. He's got the crossbar. He's tied to it. Und er ist auf diesen Stamm gebunden. He's been beaten. Und er wurde geschlagen. He's got a crown of thorns pressing through his skin. Und er hat eine Dornenkrone, die seine Haut durchbohrt. You take the thorn of a rose someday and stick it in your scalp. Du nimm einen Dorn und steche es durch deinen Scalp. You see how painful it is. Und sieh, wie schmerzhaft das ist. Then you take a branch of a thorn bush. Und dann nimm vielleicht einen ganzen Ast von einem Dornenbusch. And you wrap it around and make a crown. Und dann mach eine Krone draus. And then you have some soldiers just force it on your head. Und dann lass einen Soldaten das in deine Haut eindringen. Und dann lass es dort stehen. Then you get scourged 40 lashes. Und dann 40 Mal an den Rücken geschlagen. And you have that whip come across and you get the cat of nine tails just ripping skin right out. Und du hast an dieser Peitsche diese Knochensplitter, die dir die Haut rausreißen. And then they would mock him. Und dann haben sie ihn verspottet. And then they would spin him around. Und dann haben sie ihn umgedreht. They'd blindfold him. Und haben ihn blind gemacht und haben ihn geschlagen. And they'd say, prophesy to us, und dann sagen sie, oh, prophezei uns, oh Christus. Oh Christ, who was it? Wer war das nun? Who was it? Was it me? War das Boom! Ich und ein Schlag? Was it, who was it? Oder wer war das jetzt? Tell us our names. Oder sag uns unsere Boom! Namen und noch einen Schlag ins Gesicht. Boom! Und einen nach dem anderen. And they would beat him. Und die würden ihn schlagen. And then they would knock him down. Und dann würden sie auf den Boden They'd werfen. Put the crossbar on his back. Und diesen Baum auf den Rücken knüpfen. And he would march through the streets of Jerusalem. Und mit dem würde er dann durch die Straßen Jerusalems gehen. And then women would come to him. Und Frauen würden kommen. And they would be weeping. Und würden weinen. And he would stop. Und er würde aufhören. And he would say. Und würde sagen. Don't weep for me. Weint nicht für mich. As he's bleeding. Während er blutet. And he hadn't slept through the night. Die Nacht nicht durchgeschlafen. As he was whipped. Geschlagen. And skin hanging off his back. Und die Haut hängt in Fetzen am Rücken herunter. His face, it says in the book of Isaiah, that was beaten, you would not have known who it was. Und sein Gesicht wurde so geschlagen, dass es zur Unkenntlichkeit entstellt war. Swollen. Geschwollen. And he says, "Don't weep for me." Und er sagt, weint nicht für mich. But weep for your children. Aber weint für eure Kinder. What was he speaking about? Worüber hat er gesprochen? The judgment that would come exactly one generation later. Das Gericht, das eine Generation später kommen würde. And it came. Und es kam. 70 AD. 70 nach Christus. An unbelievable thing. Rome would come upon Jerusalem. Rom würde letztendlich Jerusalem einnehmen. Because they were living in apostasy. Weil sie in einer Abfall von Gott gelebt haben. History lies in the hand of God. Die Geschichte liegt in den Händen Gottes. And very important principle to remember. Und ein sehr wichtiges Prinzip, an das man sich erinnern muss. Sometimes hard to understand. Und das ist vielleicht manchmal schwer zu verstehen. Evil comes from Satan. Das Böse kommt vom Satan. But God uses evil, aber Gott benutzt das Böse, to bring about his goodness. Um seine Güte zu offenbaren. Joseph being sent to Egypt. Joseph, der nach Ägypten gesandt wurde. And he said to his brothers, "You meant it for evil." Und er sagte zu seinen Brüdern, ihr meintet es für böse. But God meant it for good. Aber Gott meinte es ums Gute. And to see the wisdom of God through history. Und zu sehen diese Weisheit Gottes durch die gesamte Geschichte. To be able to use the evil that comes from the heart of man. Um das Böse, das von den Herzen der Menschen entspringt. The evil that comes from the heart of Satan. Dieses Böse, das vom Herzen Satans kommt. And to see God bring it into good for those who love him. Zu sehen, wie Gott das Gute in die Welt bringt durch jene, die Gott lieben. Let's read this one more time. Lass uns das noch einmal lesen. Come, let us return to the Lord. Kommt, lasst uns nun zum Herrn umkehren. For he has torn us. Denn er hat uns zerrissen. And he will heal us. Und er wird uns auch heilen. He has wounded us. Er hat geschlagen. But he will bandage us. Und er wird uns auch verbinden. He will revive us after 2 days. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben. He will raise us up on the third day. Und am dritten Tag uns aufrichten. that we may live before him. Dass wir vor seinem Angesicht leben. Vers 3. So let us know. So lasst uns erkennen. Let us press on to know the Lord. Und lasst uns nachjagen die Erkenntnis des Herrn. Watch this. This is so powerful. Und das ist so kräftig. His going forth. Sein Hervortreten is as certain as the dawn. Ist so sicher wie die Morgenröte. And he will come to us like the rain. Und er wird wie Regen zu uns kommen. Like the spring rain watering the earth. Wie der Spätregen, der die Erde benetzt. This prophecy is not yet fulfilled. Diese Prophezeiung ist noch nicht eingetreten. That he would march into Jerusalem on a donkey fulfilled. Dass er nach Jerusalem kommt auf einem Esel, das ist erfüllt. That he would be betrayed by a close friend. Dass er betrogen würde durch einen engen Freund. Fulfilled. Auch das ist erfüllt. Psalm 22, that he would be crucified. Psalm 22, dass er gekreuzigt würde. That you could number his bones, dass du seine Knochen zählen kannst. Fulfilled. Auch das ist erfüllt. That he would be mocked on the cross in Psalm 22. In Psalm 22, dass er am Kreuz verspottet würde. Fulfilled. Hundreds and hundreds of prophecies. Hunderte Prophezeiungen, die eine nach der anderen in Erfüllung kamen. This one has not yet been fulfilled. Aber dieses eine ist noch nicht erfüllt. Let's read it one more time. Lass uns noch mal lesen. So let us know and let us press on to know the Lord. So lasst uns erkennen und lasst uns nachjagen, den Herrn zu sehen. His going forth. Sein Hervorkommen. Do you know what that is? Was heißt das? It's when he leaves heaven. Wenn er den Himmel verlässt. His going forth. Sein Hervortreten. Is as certain as the dawn. Ist so sicher wie die Morgenröte. Think the sun's going to rise tomorrow? Denkst du, die Sonne wird morgen aufgehen? I don't know. Man kann nicht sagen. Es ist noch so schwarz. I don't know. I don't think the sun's gonna rise. Ich glaube nicht, dass die Sonne heute aufgehen wird. Pretty dark all night. Die ganze Nacht war so dunkel. I don't know. Ich kann es nicht sagen. Manes, you think that baby's really gonna come? Glaubst du, dass das Kind sicher kommt? Maybe not. Vielleicht. Who knows? Wer weiß. Been in there a long time. So lange ist es da drinnen. It will come. Die kommt. The second coming of Christ is as sure as the dawn, as the sun rising tomorrow morning. Das zweite Kommen Christi ist so sicherlich wie die Sonne, die morgen in der Früh aufgehen wird. And he will come to us like the rain. Und er wird kommen wie der Regen. Now, just before we close, chapter 14. Kapitel 14 von Hosea. Return, O Israel, to the Lord your God. In Vers 2 in der österreichischen Bibel. Kehr Israel, bis zum Herrn. You have stumbled because of your iniquity. Denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Take words with you and return to the Lord. Nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn um. Say to him. Und sagt zu ihm. Tell this to the Lord. Sagt das zum Herrn. Take away all iniquity. Vergib alle Schuld. Schuld is not the best word. What's the better word? Iniquity is iniquity. Maybe vielleicht Bosheit. Iniquity. Missetat. Yeah. Iniquity is this. Schuldhaftigkeit. It is the sin of the ages. Das ist die Sünde der Zeitalter. Iniquity. It is accusation against the character of God. Das ist eine Anklage gegen den Charakter Gottes. Accusation against him. Das ist eine Anklage Gott gegenüber. It was born in the heart of Lucifer. Das wurde geboren im Herzen des Lucifer. Lucifer was blameless in all his ways. Lucifer war schadenlos in all seinen Wegen. A created angel before God. Ein geschaffener Engel vor Gott. Blameless. Er war völlig in schadlos. Everything he did. In allem, was er getan hat, war völlig schadlos. Bis an einem Tag. Iniquity was found in his heart. Es wurde Schuldhaftigkeit gefunden in and seinem he Herzen. Took a look at God. Und er hat Gott angeschaut and he said to himself, und sagte, you're holding something back from du hältst mir etwas zurück. I don't trust you. Dir vertraue ich nicht mehr. To not trust in the Lord is the iniquity of the ages. Dem Herrn nicht zu vertrauen, das ist die Bosheit der Zeitalter. Cleanse us from iniquity. Und hier steht eben, reinige uns von dieser teenagers Schuld. Will go out and live like hell because of iniquity. Jugendliche werden diesen Saal verlassen und wie in der Hölle leben, nur wegen dem. People will live in sin because of iniquity. Und Leute leben in Sünde, nur wegen diesem Anlass. The prodigal son left his dad because of iniquity. Der verlorene Sohn hat den Vater verlassen wegen der Bosheit. Give me everything that's mine. Gib alles, was du hast. And then he left. Und dann ist er weg. And he spent all his riches on crazy living. Und er hat seine Reichtümer verprasst mit verrücktem Leben. Then he came back. Und dann kam er zurück. Because he realized his father's heart. Denn er hat erkannt das Herzen des Vaters. The older brother. Der ältere Bruder accused the younger brother because of iniquity. Hat den jüngeren Bruder angeklagt wegen dieser Schuld. He wouldn't come in to celebrate. Und er würde nicht kommen, um mitzufeiern. Then the father came out and said, "Son, what's the problem?" Und dann kommt der Vater zum Sohn und sagt, was ist das Problem Your mit dir? Younger brother has returned. Dein jüngerer Bruder ist zurückgekehrt. Why don't you come in? Warum kommst du nicht herein? Why don't I come in? Warum komme ich nicht herein? Why don't I come in? Warum komme ich nicht herein? My younger brother mein jüngerer Bruder says, sagt, Father, give me everything that belongs to me. Vater, gib mir alles, was du hast. You give it to him. Du gibst es ihm. He goes to a far country. Und er geht irgendwo in ein fernes Land. Lives like hell. Lebt wie in der Hölle. I'm here working the fields day after day. Ich arbeite hier im Feld und mache alles, was du willst. Smelling the doo-doo that comes from these cows. Und ich rieche den Dreck, den diese Kühe machen, jeden Tag. And you want to know why I'm upset. Und du willst wissen, warum ich jetzt irgendwie nicht fröhlich bin. Well, I'll tell you why I'm upset. Und ich sage dir, warum ich nicht fröhlich you bin. You have never given me even a little goat. Du hast mir nicht einmal ein kleines Ziegenböckchen gegeben. That I could celebrate with my friends. Dass ich mit meinen Freunden eine Feier machen würde. Iniquity. Das ist eine Bosheit im Herz. The father said to him, der Vater sagte ihm, Son, Sohn, everything I have is yours. Alles, was ich habe, gehört dir. You should have just taken one. Du, nimm dir ein Böckchen. It's yours. Es gehört dir. Iniquity. Da ist schon Boshaftigkeit. Eine Anklage gegen den Charakter Gottes. Sin is the fruit of iniquity. Die Sünde ist die Frucht der Schuldhaftigkeit. Because we think God is not faithful. Weil wir glauben, dass Gott nicht treu ist. Hosea. Come on. We can live in spiritual bankruptcy. Wir können in geistlicher Bankrott leben. We've got all the material possessions we need. Wir haben allen den materiellen Segen, den wir brauchen. But you don't have God. Aber doch hast du Gott nicht. And God is the source of all of this. Und Gott ist die Quelle dieses Reichtums. Don't kid yourself. Führ dich nicht selbst in die God Irre. Is the source of all blessings. Gott ist die Quelle alles Segens. What would happen to this world if all of a sudden the staples started to not grow anymore? No more corn, wheat, rice, potatoes. Was ist, wenn eines Tages staples, you know, the basic foods. Aha, wenn eines Tages die Grundnahrungsmittel nicht mehr wachsen würden? Rice didn't grow anymore for some strange reason. Reiskörner, die wachsen nicht mehr. No more rice in China. Kein Reis in China. No more potatoes in Ireland and Poland. Keine Kartoffeln mehr in Irland und Polen. Eastern Europe. Oder in Osteuropa. No more wheat. Kein Weizen. No more rye. Kein Korn. No more corn. Morgen. What would happen? How long would we survive? Wie lange würden wir denn überleben? Hey, let's just cool the sun down just a little bit. Lass uns die Sonne ein bisschen abkühlen. Just a little bit. Ein bisschen nur. Let's just make the orbit of the world just a little rocky, you know, oder like in an airplane. Lass uns die Umkreisungen der Welt ein bisschen nur unruhig werden lassen. Hold on, the flight is getting a little bit rocky in the next 2 minutes. Müsst ein bisschen anschnallen, es wird ein bisschen böhig werden. This is your captain speaking. Das ist der Kapitän, der spricht. Can you imagine an announcement on the television? Irgendwie da so eine Fernsehansage. Another planet has entered our orbit. Ein anderer Planet hat unseren Orbit gekreuzt. You better bolt down your houses because the next year is gonna be a rocky one. Und ihr bitte befestigt eure Häuser, weil das nächste Jahr wird sehr schüttelhaft. This earth spins so perfectly. Diese Erde ist so perfekt. It's just moving around the solar system. Und sie bewegt sich ruhig durch das Solarsystem. At this unbelievable speed. Mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit. We don't even feel it. Wir fühlen es gar nicht. Why? Warum? Because it was God's plan. Weil es Gottes Plan war. All goodness comes from him. Alle Güte kommt von ihm. Let's just close with verse 4. Lass uns mit Vers 4 abschließen. I will heal their apostasy. In Vers 5 in der deutschen Bibel. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. I will love them freely. Und werde sie auf freiem Antrieb lieben. For my anger has turned away from them. Denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. I will be like the dew to Israel. Ich werde für Israel sein wie der Tau. He will blossom like the lily. Blühen soll es wie die Lilie. He will take root like the cedars of Lebanon. Und seine Wurzeln schlagen wie der Lebanon. As you watch a television set, wenn du die you watch TV. Wenn du Fernsehen schaust, if you know anything about the jihad or anything of that stuff, oder wenn du irgendetwas über den Jihad weißt, oder you know there will never be peace there, ever. Dann weißt du ganz sicherlich, dass es dort niemals Frieden geben wird oder kann, until Jesus comes. Bis zu dem Zeitpunkt, dass Jesus kommt. And that's God's plan. Und das ist Gottes Plan. The nation of Israel is apostate. Die Nation Israel befindet sich im Abfall. It has not yet announced on public or world television, we believe in Jesus Christ as our Savior. Sie haben noch nie öffentlich bekannt, dass sie als Nation sich zu Jesus Christus bekennen. Apostate. Und das ist Abtrünnigkeit. There will never be peace in Israel until they recognize Jesus as their Messiah. Und sie werden als Nation keinen Frieden finden, bis sie nicht Jesus als Messias anerkennen. And Jesus is coming. Und Jesus kommt. Like the dawn. So wie die Morgenröte. As sure as the sun rises tomorrow. Und so sicherlich wie die Sonne morgen aufgeht. But tonight, as we have communion, und heute Abend, wenn wir Kommunion haben, I will heal your apostasy. Werde ich deine Abtrünnigkeit heilen. Apostasy means I've turned from the faith. Abtrünnigkeit heißt, dass ich mich dem Glauben abgewandt habe. In a practical way, it means I don't read my Bible anymore. Praktisch heißt, dass ich lese meine Bibel nicht. Apostasy starts with iniquity. Der Abfall beginnt mit der Bosheit im Herz. I've got a problem with God. Ich habe mit Gott ein Problem. You see, it's between you and me. Es ist zwischen mir und dir, Rob. God let me down. Gott hat mich im Stich gelassen. Really, Lucifer? Wirklich, Lucifer? Yeah, I'm convinced he's holding back. Ich bin überzeugt davon, dass er zurückhält. What are you gonna do? Was wirst du tun? I will ascend. Ich werde aufstehen. I will ascend to the heaven. Und ich werde über den Himmel mich erheben. Aren't you afraid to talk like this, Lucifer? Lucifer, hast du nicht Angst, so zu sprechen? Come on, he doesn't know anything. Aber weißt du, er weiß gar nichts. He just shines like a light bulb up there on the throne. Er ist so wie eine Lichtquelle da oben. He doesn't know anything. Er weiß gar nichts. I will ascend to heaven. Ich werde über den Himmel mich erheben. I will set my throne above the stars of God. Mein Thron wird über den Sternen Gottes sein. I will sit on the throne on the mount of the assembly. Und ich werde auf dem Thron auf dem Berg der zusammen der Versammlung sitzen. That's what I'm gonna do. Das werde ich tun. Yeah. I will ascend above the clouds. Und ich werde mich über die Himmel erheben. I will be like the Most High. Ich werde sein wie der Höchste. You watch it. Und du beobachte das. Like the Most High. Ich werde wie der Höchste sein. Iniquity. Das ist Iniquity. Die Bosheit im Herzen. Let's pray tonight. Lass uns beten heute Abend. Because iniquity precedes apostasy. Denn Bosheit geht dem Abfall zuvor. We're starting prayer this week. Diese Woche beginnen wir mit einem Morgengebet. I would invite everyone 6:30 in the morning on Tuesday. Um 6:30 Uhr in der Früh am Dienstag. 6:30 in the morning on Friday. 6:30 Uhr in der Früh am Freitag. Put it in your calendar. Und nimm deinen Kalender heraus. To come one time. Komm einmal, this summer, one time, einmal diesen Sommer, before September, just bevor once, der September kommt, einmal, just once, ein einziges Mal. And you watch what God does. Und du schau, was Gott tut. Let's pray tonight. Lass uns heute Abend if beten. You have something in your heart, wenn es etwas in deinem Herzen gibt, that you are holding, das du zurückhältst, if you're mad at God, wenn du Gott böse bist, for some reason, aus welchem Grund auch immer, let God heal you tonight. Dann lass Gott dich heute heilen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, as we read your word, wenn wir dein Wort lesen, as we look back at history, und uns die Geschichte anschauen, as we look at the prophecies yet to be fulfilled, und wir die Prophezeiungen sehen, die noch ausständig sind, as we look at the violence in the world, wenn wir die Bosheit und Gewalt der Welt anschauen, as we look at the unrest in the Middle East, die Unruhe im Nahen Osten, we know this is all prophesied in your word. Wir wissen, dass das alles in deinem Wort prophezeit ist. There will be no peace until the Prince of Peace comes. Und da wird kein Friede sein, bis der Prinz des Friedens kommt. And Lord, when you return, und wenn du wiederkommst, Herr, we want to be found, wollen wir in the light, im Licht erfunden werden, in relationship with you, in einer Beziehung mit dir. So we come before you tonight. Also kommen wir vor dich. Maybe there's somebody here. Vielleicht ist jemand heute Abend hier. If you die tonight, wenn du heute Abend stirbst, you don't know where you would go, und du weißt nicht, wohin du gehst, pray with me, dann bete mit mir and ask Jesus Christ to be your Lord and Savior, und bitte, dass Jesus Christus dein Herr und Retter ist. pray with me. Bete mit mir. Say God in heaven. Und sag Gott im Himmel. Creator of the universe. Der Schöpfer des Universums. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. I know that. Ich weiß das. I want Jesus Christ. Ich will Jesus Christus. To be my Lord. Dass er mein Herr ist. And my Savior. Und mein Retter. To wash away my sin. Um meine Sünde wegzuwaschen. To take away the iniquity in my heart. Und wegzunehmen die Bosheit in meinem Herzen. I want to trust you. Und ich will dir vertrauen. With my life. Mit meinem Leben. Fill me with your Holy Spirit, I pray. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist, bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.